Die Heimatbesuche Gruppe der Studenten der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung des Dekans Park Jun-yong legte am 8. September an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügelmann-Sude Blumenstrauße nieder und verbeugte sich davor. Sie traf am selben Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.